Einheit 8. Übungen. Ü4b. Gehen Sie an der zweiten Kreuzung rechts. Gehen Sie geradeaus bis zur dritten Kreuzung, dann links. Der Bahnhof ist an der nächsten Kreuzung rechts.